Ein Gewuck, der anfangs durch eifrige Zwischenfragen immer noch genauere Beschreibungen verlangte, wurde während der Erzählung nach und nach einsilbiger. Und als Atreo schließlich beinahe Wort für Wort wiederholte, was die Ujulala ihm offenbart hatte, schwieg er ganz. Sein winziges, schrumpeliges Gesicht hatte den Ausdruck tiefsten Grames angenommen. »Nun weißt du also das Geheimnis«, schloss Atreo seinen Bericht. »Du wolltest es doch unbedingt wissen, nicht wahr?« »Die Ujulala ist ein Wesen, das nur aus einer Stimme besteht. Ihre Gestalt ist nur hörbar. Sie ist dort, wo sie klingt.« Engiwuk schwieg eine Weile, dann brachte er mit heiserer Stimme heraus. »Sie war dort, willst du wohl sagen?« »Ja«, antwortete Atreo, »nach ihren eigenen Worten bin ich der Letzte gewesen, zu dem sie gesprochen hat.« Über Engiwuks runzelige Wangen liefen zwei kleine Tränen. »Umsonst! Meine ganze Lebensarbeit, meine Forschungen, meine jahrelangen Beobachtungen, alles umsonst! Endlich bringt man mir den letzten Baustein für mein wissenschaftliches Gebäude, könnte es endlich abschließen, könnte endlich das letzte Kapitel schreiben und ausgerechnet jetzt nützt es nichts mehr, weil es die Sache, um die es geht, nicht mehr gibt. Aus und vorbei und gute Nacht.« Ein Schluchzen schüttelte ihn, das sich anhörte wie ein Hustenanfall. Die alte Urgel blickte ihn mitfühlend an, streichelte ihm über das kahle Köpfchen und brummte. »Armer alter Engiwuk, nicht so enttäuscht sein, wirst schon was anderes finden. Weib!« fauchte Engiwuk sie mit funkelnden Äuglein an. »Was du vor dir siehst, ist kein armer alter Engiwuk, sondern eine tragische Person.« Und wie schon einmal rannte er in die Höhle und man hörte ein kleines Türchen zuschlagen. Die Urgel schüttelte seufzend den Kopf. »Er meint's nicht so, ist ein guter alter Karl, nur leider völlig verrückt.« »Werdet ihr fortgehen von hier?« fragte Atreo. Die Urgel nickte betrübt. »Bleibt uns schon nichts anderes übrig. Wo die Vernichtung um sich greift, wächst doch nichts mehr. Und für meinen Alten gibt's ja nun auch keinen Grund mehr zu bleiben. Müssen eben sehen, wie es weitergeht. Irgendwie wird's schon gehen. Und ihr? Was habt ihr vor?« »Ich muss tun, was die Ujulala gesagt hat. Ich muss versuchen, ein Menschenkind zu finden und das zur kindlichen Kaiserin zu bringen, damit sie einen neuen Namen bekommt.« »Wir werden es schon schaffen«, ließ ich nun Fuchurs Stimme vernehmen. »Ich werde dich tragen. Du wirst sehen, wir haben Glück.«